Das Laster erhält der Kirche Millionen. Dem Ehrgeiz der Priester war es von der höchsten Wichtigkeit, dass die Worte Ketzerei und Rebellion verwechselt würden. Dass es hohe Zeit ist, etwas für die Kunst zu tun, fühlen wenige. Aber dass es mit der Religion nicht so bleiben kann, wie es ist, lässt sich allen begreiflich machen. Ich habe mich dieser Tage mit dem heiligen Bernhard beschäftigt und mich sehr über diese Bekanntschaft gefreut. Es möchte schwer sein, in der Geschichte einen zweiten so weltklugen geistlichen Schuft aufzutreiben. Schiller.